Von der Waffen-SS zur CIA nach Panama. 259 GB, 260 GB, 261 GB. Damit ist unser Datenhaufen das größte Leak, mit dem Journalisten je gearbeitet haben. Größer als die erwähnten Offshore-Leaks. Zum Vergleich. Die von WikiLeaks veröffentlichten Botschaftsdepeschen waren 1,7 Gigabyte groß. SwissLeaks, die Dokumente von RW Falciani 3,3 Gigabyte. LuxemburgLeaks 4 Gigabyte. Die Afghanistan-Protokolle von WikiLeaks 1,4 Gigabyte. Natürlich ist die Größe eines Leaks nicht entscheidend. 260 Gigabyte mit nichtssagenden Unterlagen sind am Ende eben nur nichtssagende Unterlagen. Außerdem kann man sich unter 260 Gigabyte wenig vorstellen. Also konkret. In den 260 Gigabyte dürften sich fast 1 Million E-Mails befinden und mehrere Millionen Seiten geheimer Dokumente. Mit solchen Informationen kann man eher etwas anfangen. Aber das größte Leak bringt uns natürlich Aufmerksamkeit, wenn wir mit den Rechercheergebnissen irgendwann an die Öffentlichkeit gehen. Wollen Sie das wirklich tun? Wollen Sie wirklich irgendwann etwas veröffentlichen? Würde unser Chef Hans Leyendecker jetzt witzeln, der uns schon länger damit aufzieht, dass wir uns im Grunde aus dem Zeitungsjournalismus verabschiedet haben und stattdessen auf unserer Festplatte sitzen. Trotzdem ist er derjenige, der uns all das ermöglicht und der unser Nichtstun im Haus verteidigt. Außerdem hilft uns die Größe des Leaks wahrscheinlich, weil wir damit unsere ICIJ-Kollegen aus aller Welt neugierig machen können auf das Projekt. Je größer das Leak, umso höher ist für jeden Einzelnen die Wahrscheinlichkeit, dass gute Geschichten aus dem eigenen Land darin zu finden sind. Und je mehr Kollegen in die Recherche einsteigen, umso mehr Geschichten werden wir gemeinsam zutage fördern. Die Welt. Unser Leak. Assad, Putin, Island, 500 Millionen. Das alles ist komplett absurd. Und das Unglaublichste ist, die Quelle macht immer weiter. Sie hört einfach nicht auf. Am nächsten Tag telefonieren wir mit ICIJ-Direktor Gerard Ryle. Wir erzählen ihm davon und dass die Argumente für unsere ICIJ-Kollegen immer besser werden. Er freut sich, aber er bringt das Gespräch schnell wieder auf die praktischen Dinge. Das ICIJ wird zwei Datenspezialisten nach München schicken. Die spanische Journalistin Macabra, Leiterin des ICIJ-Datenteams, und Rigoberto Carvajal aus Costa Rica, den Chefprogrammierer. Die beiden sollen unsere Daten kritisch begutachten und versuchen, sie zu verstehen. Sie sollen uns erklären, wie wir mit diesem Datenberg umgehen, und sie werden uns ein Programm mitbringen, mit dem wir darin besser suchen können. Außerdem werden sie eine Festplatte mit nach Washington nehmen. Natürlich verschlüsselt, genauer gesagt, verschlüsselt und versteckt. Das geht so. Mit Verschlüsselungsprogrammen wie TrueCrypt oder VeraCrypt. An beiden bissen sich laut Edward Snowden selbst die NSA-Experten zumindest bis vor kurzem die Zähne aus, präpariert man eine externe Festplatte so, dass sie auf den ersten Blick erstmal nur verschlüsselt ist. Tatsächlich gibt es auf dieser Festplatte neben dem sichtbaren, verschlüsselten Laufwerk auch noch eins, das unsichtbar und verschlüsselt ist. Sollte Rigoberto oder Mar nun, das FBI, der Zoll oder sonst jemand zwingen, die Festplatte anzuschließen und ein Laufwerk zu entschlüsseln, geben Sie in die Kennwortabfrage das Passwort für das sichtbare Laufwerk ein. Das fährt daraufhin hoch. Darauf haben wir zuvor aber nur ein paar Ordner gespeichert, in denen irgendwelche Dokumente liegen, die zwar geheim und wichtig wirken, es aber nicht sind. Dass es ein zweites Laufwerk gibt, ist weder sichtbar noch nachweisbar. Eine Festplatte derart zu verschlüsseln, ist nicht irre kompliziert, aber auch nicht die einfachste Übung für Menschen wie uns, die bisher schon Mühe haben, sich sechsstellige Passwörter zu merken. Unsere neuen Passwörter sehen ungefähr so aus. NVC87SAD5CHJ56586356% und FC8796C-NDNUC71DEHDTG3%$654TZ3. Das ist kein Witz. Wir sind auf einmal und völlig ohne Vorwarnung zu Nerds geworden. Gleichzeitig ist es auch okay. Das Gefühl, ein wenig für Sicherheit zu sorgen, ist nicht schlecht. Jedenfalls ist das Verschlüsseln der Festplatten unser Job, bis Mar und Rigo, die wir seit Offshore-Leaks kennen, nach München kommen. Als die beiden Datenexperten sich auf den Weg machen, stecken wir gerade in einer äußerst traditionellen Recherche. Wir besuchen Archive und blättern in vergilbten Dokumenten. Als wir uns daran gemacht haben, Jürgen Mossacks Weg nach Panama nachzuvollziehen, haben wir eine Menge Anfragen an Archive gestellt. Wir wollten wissen, ob sein Vater eine NS-Vergangenheit hatte, ob er also einen besonderen Grund hatte, sich nach Lateinamerika abzusetzen. Jetzt sind die ersten Ergebnisse unserer Anfragen da und tatsächlich. Erhard Mossack war bei der Waffen-SS. Im Bundesarchiv finden wir seine Gebührniskarte. Dort ist festgehalten, dass Mossack im September 1944 zum Rottenführer befördert wurde. In einer Akte der amerikanischen Bundespolizei erfahren wir noch mehr. Erhard Mossack, geboren am 16. April 1924 in Grube Erika, Kreis Hoyerswerda, trat demnach mit 15 Jahren der Hitlerjugend bei und mit 18 Jahren der Waffen-SS. Dazu passend ist unter besondere Merkmale festgehalten eine Narbe an der Innenseite des linken Oberarms, wo das Blutgruppentattoo entfernt wurde. Das Blutgruppentattoo war ein nahezu untrügliches Zeichen für SS-Zugehörigkeit. Viele SS-Leute versuchten deshalb in den letzten Kriegstagen und später die Tätowierung wieder loszuwerden. Erhard Mossack wechselte, laut der Akte, im November 1942 offenbar tatsächlich zur SS-Totenkopf-Division, mit der er in der damaligen Tschechoslowakei, in Finnland und in Norwegen kämpfte. Im Januar 1945, wenige Tage nach seiner Beförderung zum Rottenführer, wurde er an die Westfront geschickt und im März 1945 von US-Einheiten gefangen genommen. Im Dezember konnte er aus dem Kriegsgefangenenlager im französischen Havre fliehen und schlug sich bis nach Deutschland durch. Dann, 1946, wurde er in Offenbach verhaftet. Ein Informant der US-Spionageabwehr CIC behauptete, Mossack sei im Besitz einer langen Liste von Namen, die mit einer Untergrundorganisation verbunden seien, in der Mossack auch selbst Mitglied sei. Die CIC beurteilte Mossack wie folgt: voll und ganz indoktriniert von der Nazi-Ideologie. Als typischer Hitler-Jugendanführer lebt er noch immer in seiner Welt der Nazisprüche und ist ein bemerkenswertes Beispiel deutscher Jugend unter Hitler. Die große Frage lautet: Wieso durfte der Waffen-SS-Mann später in die USA einreisen? Denn das war das Ziel, das er bei seiner Abmeldung in Deutschland angegeben hatte. Die Erklärung? Offenbar hat Erhard Mossack nach dem Krieg die Seiten gewechselt. Darauf stoßen wir mit einer einfachen Google-Recherche. Wir geben Erhard Mossack ein und landen irgendwann auf einer Webseite, auf der US-Dokumente mit Bezug zum Zweiten Weltkrieg veröffentlicht werden. Darunter auch eine Namensliste von mutmaßlichen Nazis, die dem amerikanischen Geheimdienst nach dem Krieg zugearbeitet haben. Einer der Namen lautet Erhard Mossack. Das würde die Einreiseerlaubnis erklären, falls er denn überhaupt in die USA eingereist sein sollte und nicht gleich nach Panama. Aber so oder so ist es wahrscheinlich, dass die schützende Hand der CIA die Reise begünstigte. Panama galt als sicherer und angenehmer Hafen für Nationalsozialisten, die aus unterschiedlichen Gründen in den USA nun doch nicht mehr gern gesehen waren. Das erklärt der US-Autor Eric Lichtblau in seinem Buch »The Nazis Next Door« anhand mehrerer Beispiele. Wie ruchlos sich der amerikanische Geheimdienst unter Nazis seine Informanten suchte, zeigt das Beispiel des Klaus Barbie, der Schlächter von Lyon, der als Klaus Altmann in Lateinamerika lebte. Auch Barbie hielt sich zeitweise in Panama auf. Über Erhard Mossacks Arbeit als Informant gibt es eine CIA-Depesche, in der er nicht besonders gut wegkommt, inhaltlich scheint es um kubanische Agenten zu gehen, aber die CIA ist sich wohl nicht sicher, wie verlässlich Mossack war und ob er mit seiner Vergangenheit nicht doch Probleme bekommen könnte. Dass Mossack mit Geheimdiensten kooperierte, ist mittlerweile aber klar. Der Bundesnachrichtendienst, Deutschlands Auslandsgeheimdienst, hat uns nämlich geantwortet. Wir wollten wissen, ob es im BND-Archiv Material zu Erhard Mossack gibt. Tatsächlich ist dem so. Allerdings will der BND es nicht rausgeben. Eine Offenlegung könne unter anderem das Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden. Soweit, so mysteriös. Leider versandet hier Mossacks Geschichte. Einzig gesichert ist, dass ein Peter Erhard Mossack, Direktor und Präsident einer im März 1965 gegründeten Firma namens Union Alemannia de Exportation S.A. wird, der Deutschen Exportvereinigung. Ebenfalls Direktorin Luisa Herzog de Mossack, seine Frau. Die Firma hat den Dokumenten zufolge bis ungefähr 1970 Büroraum gemietet. Diese Firma versucht Jürgen Mossack, der Sohn und Offshore-König, 1989 für 20.000 US-Dollar an einen Londoner Anwalt zu verkaufen, der wiederum, seltsam genug, unbedingt eine Firma haben wollte, die um 1960 gegründet wurde. Die Union Alemannia de Exportation S.A. war also 10 Jahre zu jung. Der Verkauf kam nicht zustande. Wofür braucht ein Londoner Anwalt 1989 eine Offshore-Firma, die 1960 gegründet wurde? Theoretisch kann man damit etwas vortäuschen, zum Beispiel schon lange tätig zu sein. Wenn man beispielsweise bei öffentlichen Ausschreibungen mitbieten will, hat man in der Regel beispielsweise bessere Karten, wenn man schon lange im Geschäft ist und nicht erst seit ein paar Monaten. Experten sprechen in solchen Fällen von Vintage-Firmen. Vintage, weil die Firmen schon benutzt aussehen sollen. Wie die Jeans. Aber was Mossacks Kaufinteressent vorhatte, wissen wir nicht. Weil der deutsche Geheimdienst mauert, bleiben die genauen Absichten und Aktivitäten des Ex-Waffen-SS-Manns, der später CIA-Informant mit BND-Akte war, im Dunkeln. Klar scheint aber, dass Vater und Sohn Mossack nach einem ähnlichen Prinzip vorgingen. Sei nicht zu kleinlich bei der Auswahl deiner Geschäftspartner. Anfang Mai 2015 landen die beiden ICIJ-Datenexperten Rigoberto Carvajal und Marc Cabra in München. Als wir ihnen Erhard Mossacks Geschichte erzählen, sind sie fasziniert. Nazis gehen immer, CIA geht auch immer, aber die Kombination aus beidem ist fantastisch. Rigo Carvajal und Marc Cabra haben in München eine Wohnung angemietet und als wir ankommen, fühlen wir uns wie in der Persiflage eines Hackerfilms. Alle Fensterläden sind heruntergelassen, auf 2 Tischen stehen Laptops, überall sind Kabel verteilt, blinken externe Festplatten, flackern Bildschirme, brummen Rechner. Verteilt dazwischen USB-Sticks, Kaffeetassen und Rucksäcke. Mar und Rigo grinsen breit. Willkommen in der Welt der Daten, sagt Mar. Wir stellen unsere Laptops dazu und tauchen ein in diesen seltsamen Kosmos. Wir übergeben den beiden das Material, das wir bislang haben. Dann erzählen wir alles, was wir darüber wissen, dass Mossack von Secker seine Daten schön säuberlich organisiert hat. Jede von MossFon gegründete Firma bekommt eine Identifizierungsnummer. Dann wird ein digitaler Ordner im System angelegt, der diese Nummer trägt. In diesen Ordner schieben die MossFon-Mitarbeiter dann offenbar alles Mögliche, was mit der Firma zu tun hat. Gründungsurkunden, Kopien der ausgegebenen Aktien, Register der Direktoren und der Anteilseigner, Verträge, Scans der amtlichen Pässe und vor allem E-Mails, die mit der Firma zu tun haben. Mar, die spanische ICIJ-Datenchefin, hat ein Temperament für mindestens 3 Menschen. Wie ein Gummiball ist sie ständig in Bewegung, vor allem mit den Armen und redet nahezu ununterbrochen, selbst wenn wir gerade eigentlich erklären sollten, was wir da haben. Irgendwann lacht sie heiser, entschuldigt sich und sagt, »Warum sagt ihr nicht mal was? Euretwegen sind wir doch gekommen.« Gleichzeitig ist Mar sehr strukturiert. Sie schreibt alle paar Minuten eine neue To-Do-Liste, macht neue Zeitpläne, entwirft Best-Case- und Worst-Case-Szenarien. Sie hat die Lage im Griff und alle, die daran mitarbeiten. Rigo, der Programmierer, sitzt meistens ruhig da und hört zu. Aber seine Augen blitzen. Er stellt nur ab und an eine Frage und man merkt, wie es in ihm arbeitet. Sein Job ist es, die Daten so aufzubereiten, dass Journalisten damit bestmöglich arbeiten können. Am Ende jeder ICIJ-Recherche gibt es niemanden, der die Daten so gut kennt wie Rigo. Er muss jede Verästelung verstehen, um am Ende die verschiedenen Tools perfekt programmieren zu können, die alle nutzen. Eine mehrfach gesicherte Datenbank für die geheimen Dokumente, auf die alle Journalisten weltweit zugreifen können, die am Projekt teilnehmen. Ein sicheres Forum, über das alle kommunizieren können. Und eine Datenbank nur für die strukturellen Daten, die Visualisierungen möglich machen sollen. Jede Firma und alle mit ihr verbundenen Einheiten sollen darauf ersichtlich werden, also vor allem die Anteilseigner und die Vermittler. Mit ein oder zwei Klicks, das ist Rigos Idee, sollen alle beteiligten Journalisten außerdem erfahren können, ob eine Person noch an anderen Firmen beteiligt ist und wenn ja, an welchen. Und welche anderen Personen an diesen Firmen wiederum beteiligt sind und so weiter. Eine expandierende Visualisierung sozusagen. Rigo ist begeisterter Anhänger grafischer Darstellungen komplexer Firmennetze. Das Ganze ist allerdings nicht ganz einfach. Denn in vielen Fällen lesen wir in der Spalte für Eigentümer nur The Bearer oder El Portador, Englisch respektive Spanisch für Inhaberaktie. Das haben wir bereits ganz am Anfang der Recherche gelernt. Wenn Offshore-Firmen nur eine einzige Inhaberaktie ausgeben, ist der Eigentümer der Firma derjenige, der dieses Papier physisch in seinem Besitz hat. Das hat den Vorteil, dass man sehr leicht und ohne Spuren zu hinterlassen Firmen kaufen und verkaufen kann, mitsamt allem, was der Firma gehört. Ob das nun eine Villa auf Mallorca ist oder eine Schiffsladung Schnellfeuergewehre für ein Bürgerkriegsland. Wem die Firma gehört, ist einfach nicht feststellbar. Selbst in den internen Mossack-Fonseca-Ordnern findet sich diese Information oft gar nicht oder nur in einem von 1000 Dokumenten eines Ordners. Wenn wir also wirklich irgendwann etwas veröffentlichen wollen, und das haben wir dem Chef versprochen, müssen wir schneller und effektiver suchen. Wir brauchen ein Programm wie Nuix Investigator. Nuix ist eine australische Firma, die forensische IT-Software herstellt. Das heißt, dass man damit chaotische Daten ordnen und durchsuchen kann. Auch eigentlich undurchsuchbare PDFs, Bilder und Scans lassen sich davon erfassen. Und da wir tausende solcher Daten haben, ist Nuix genau das, was wir brauchen. Nur, es kostet Unmengen. Mit solcher Software arbeiten gewöhnlich Geheimdienste, Rechtsanwaltskanzleien, Polizisten und Antikorruptionsermittler weltweit. Keine andere Software außer Nuix kann große Datenmengen schnell genug verarbeiten, um die von der SEC gewünschten Zeitrahmen einzuhalten. So wirbt Nuix auf seiner Homepage. Die SEC, die US Securities and Exchange Commission, ist die Börsenaufsichtsbehörde und hat als solche mit Unmengen an Daten zu tun. Wenn Nuix damit klarkommt, sollte das Programm mit unseren Daten erst recht klarkommen. Und obwohl Nuix so teuer ist, haben wir und das ICIJ schon bei Offshore-Leaks damit gearbeitet. ICIJ-Chef Gerard Ryle kommt aus Australien. Er hat die Firma dazu gebracht, die Arbeit des Journalistenvereins zu unterstützen mit mehreren kostenlosen Lizenzen. Was Nuix auch für dieses Projekt wieder tut. Auch wir bekommen eine Lizenz, die uns Mar und Rigo auf einem Stick mitbringen. So sitzen wir ein wenig ehrfürchtig vor unserem neuen Laptop mit 500 GB Speicherplatz und lassen uns von Mar und Rigo erklären, wie Nuix funktioniert. Oberflächlich ganz einfach. Ein Suchfeld, das man wie eine Google-Suche nutzen kann, ein Vorschaufenster und eine Ergebnislistenanzeige. Aber eben auch der Dateipfad, die Umgebung und die Baumstruktur der Daten ist in den Ergebnissen nachvollziehbar. Außerdem kann man mit einem Klick alle Suchtreffer exportieren und ablegen, wenn man gerade keine Zeit hat, die Suche auszuwerten. Wer bislang mit kostenlosen Suchtools gearbeitet hat und dann auf Nuix umsteigt, hat das Gefühl, von einer Seifenkiste in einen Formel-1-Wagen zu wechseln. Das Grundprinzip hinter Nuix ist einfach. Dateien, die zu durchsuchen sind, werden als Beweismittel in das Programm geladen und automatisch verschlagwortet oder, wie die Profis sagen, indexiert. Das funktioniert bei Word-Dokumenten und E-Mails relativ einfach. Schwieriger wird es bei PDFs und Fotodateien. Und davon befinden sich in den Daten schon zu diesem Zeitpunkt Hunderttausende. Das NewX-Programm muss also erst den auf den Bildern dargestellten Text erkennen. Das funktioniert mit einer Software für Texterkennung, der Optical Character Recognition, kurz OCR. Erst wenn alle Dokumente OCR behandelt sind, ist ein negatives Suchergebnis wirklich ein negatives Suchergebnis. Nur dann kann man sich relativ sicher sein, dass Angela Merkel nicht in den Daten steckt, wenn die Suche Angela Merkel keinen Treffer anzeigt. Außer der Name steckt in einem verdruckten und später eingescannten Fax oder ist auf einer alten Schreibmaschine geschrieben, dann findet das OCR-Programm nämlich keinen Treffer. Man wird also nie mit endgültiger Gewissheit ausschließen können, dass jemand Geschäfte mit Mossack Fonseca gemacht hat, solange man nicht jede einzelne Seite selbst begutachtet. Nachdem NewX den Index für unsere Daten erstellt hat und die Texterkennung durchgelaufen ist, können wir erstmals wirklich umfassend in unseren Dokumenten suchen. Zu dieser Zeit 350 GB. Mar und Rigo fliegen zurück nach Spanien bzw. Costa Rica und wir setzen uns wieder vor die Rechner. Nur, was suchen wir? Helmut Kohl? Gerhard Schröder? Uli Hoeneß? Als wir Ende 2012 mit den Offshore-Leaks-Dokumenten gearbeitet haben, saßen wir ein paar Wochen zu viert in einem fensterlosen Raum und haben wild Suchworte ins System geworfen. Mit der Folge, dass Namen wie Franz Josef Strauß, Klaus Zumwinkel, Josef Ackermann oder eben Helmut Kohl wahrscheinlich nicht nur von jedem, sondern sogar von jedem doppelt und dreifach gesucht wurden. Wer weiß schon noch, wen er vor 10 Tagen eingegeben hatte? Irgendwann haben wir damals verstanden, was das für ein Unsinn war und Listen angelegt. Die wichtigsten deutschen Politiker, die wichtigsten Manager und so weiter. Dieses Mal gehen wir von Anfang an strategisch vor. Zwar suchen wir natürlich in jedem freien Moment nach Namen, die uns interessieren, gleichzeitig legen wir aber auch ausführliche Listen an. Ohne solche Listen, das ist uns nach der Abreise von Mar und Rigo klar, werden wir innerhalb kürzester Zeit den Überblick und viel Zeit verlieren. Zeit, die uns angesichts dieses Datenbergs irgendwann fehlen wird. Im Grunde nehmen wir eine Inventur des öffentlichen Personals der Bundesrepublik Deutschland vor. Wir listen alle wichtigen Politiker auf. Manager, Banker, Sportler, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wir suchen nach den Superreichen, nach Verbrechern und Betrügern und wir versuchen, möglichst viel Skandalpersonal zusammenzubekommen. Also alle, die in der CDU-Parteispendenaffäre, der Leuna-Affäre, der Barschel-Affäre oder in sonstigen größeren Skandalen oder Korruptionsfällen eine Rolle gespielt haben. Unsere Daten reichen ja zurück bis in die 70er Jahre. Mit diesen Listen wollen wir später in den Daten fischen. Mit NewX geht das nämlich. Man speist ein Excel-Dokument mit Namen ein und bekommt ein Excel-Dokument mit Treffern zurück. Die Treffer sind mit Prozentgraden eingestuft. Bei Gerhard Schröder beispielsweise wäre der Treffer Gerhard Schröder 100%. Gerhard Schrader etwa 95%. Gerd Schröder 80% und Gerard Schroem 60% oder weniger. Man muss also am Ende händisch die Ergebnislisten durchgehen, Treffer für Treffer. Unsere Liste Parteispendenaffären umfasst am Ende 130 Namen, die Liste früherer Stasi-Leute und ihrer mutmaßlichen Helfer hingegen ganze 94.856 Namen. Gleichzeitig suchen wir immer wieder mit Begriffen, die uns aussichtsreich erscheinen, weil sie möglicherweise interessante interne E-Mails zutage fördern. So hat Mossack Fonseca oft mit Verbrechern zu tun und Behörden wiederum jagen Verbrecher. Vielleicht sollte man mal nach Durchsuchungsbeschluss schauen. Tatsächlich bekommen wir mit Durchsuchungsbeschluss eine lange Reihe von Treffern. Einer davon betrifft eine Reihe von Firmen auf den britischen Jungferninseln, die von einer Organisation namens Libyan Asset Tracing Committee verdächtigt wurden, Scheinfirmen zu sein, mit deren Hilfe Gaddafi und seine Helfer angeblich 150 Millionen Dollar außer Landes geschafft haben. Ein Verdacht, den Mosfon zurückweist, der aber offenbar schwerwiegend genug war, für die in solchen Fällen nicht gerade übereifrig reagierende Financial Investigation Agency, die Finanzermittlungsbehörde der britischen Jungferninseln. Sie stellte am 30. Oktober 2013 einen Durchsuchungsbeschluss für das örtliche Mossack Fonseca Büro aus. Was wir so gut wie nie sehen, ist irgendeine Art von Betroffenheit. Man könnte ja erwarten, wenigstens in internen Mails Sätze zu lesen wie: Verdammt, haben wir wirklich jahrelang Gaddafis Schergen geholfen, sein Land zu plündern? Eine neue Spur. Wir stellen einen neuen Unterordner im Staatschefsordner und nennen ihn Gaddafi. Die Firmennamen darin klingen malerisch, fast romantisch. Wildwood Traders Ltd., Moon Silk Ltd., Servant Star Corporation, Bristow's Corporation, Regency Bell Corporation, Seafire Systems Ltd., Sea Swells Morning Star Technology Ltd., Pacific Mist Ltd., HC Nominees BVL Ltd. und Albion International Group. Als wir uns die Firmen genauer ansehen, finden wir mehrere Schreiben von Behörden. Daraus geht hervor, dass die Fahnder vermuten, die Firmen gehörten einem gewissen Ali Dabaiba. Der gelernte Erdkundelehrer war unter Gaddafi Chef der Organization for Development of Administrative Centers, einer gigantischen staatlichen Auftragsvergabebehörde. An diesem Fall ist besonders spannend, dass er so aktuell ist. Wir brauchen mehr Informationen. John Doe. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich musste daran denken, wie gewisse Personen auf diese Enthüllungen reagieren werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass manche der Kunden dieser Firma versuchen werden, mich zu finden. Und einige von ihnen haben Geheimdienste. SZ? Gut möglich. Seien Sie vorsichtig. John Doe. Versuche ich. Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen? Die hier beteiligten Journalisten werden sich auch nicht besonders beliebt machen bei den Kunden von Mossack Fonseca. SZ. Wir tun, was wir können. Tatsächlich werden wir von Woche zu Woche vorsichtiger, je klarer absehbar wird, dass die Daten weltweit große Auswirkungen haben können. In der Redaktion weihen wir zunächst nur diejenigen ein, die unbedingt von unserem Projekt wissen müssen, unseren Ressortleiter und die Chefredaktion. Inzwischen ist auch die Zusammenarbeit mit dem ICIJ institutionalisiert. Mar und Rigo haben die Daten, die sie von uns in München bekommen haben, vorläufig analysiert. Sie haben erste Tests gemacht, wie man sie am besten aufbereitet, wie man Scans durchsuchbar macht. Auch ein verschlüsseltes Forum haben sie eingerichtet. Alle paar Tage verabreden wir uns nun mit Mar Cabra, Rigo Carvajal, Gerard Ryle und Projektleiterin Marina Walker. Wir sprechen über die Daten, die Pläne, die Arbeit und darüber, welche Kollegen aus welchen Ländern wir gezielt ansprechen sollten. Argentinien ist klar, La Nación. In England der Guardian und die BBC, in Frankreich Le Monde und Edouard Perrin, den Aufdecker der Luxemburg Leaks. Aber wir brauchen auch Journalisten in Russland. Nur ist das nicht so einfach. Es gibt nicht so viele russische Kollegen, die offen schreiben können. Und die, die es tun, riskieren eine Menge. Prügel, Haft, ihr Leben. Dasselbe gilt für China. Mossack Fonseca hat inzwischen etwa 10 Büros in China. Das heißt, sie haben viele reiche Chinesen als Kunden. Aber einen Kollegen aus China oder Hongkong können wir unmöglich dazu holen. Warum? Anfang 2014 haben wir mit dem ICIJ eine Nachfolgegeschichte zu Offshore-Leaks gemacht, eine Recherche in denselben Daten zu den chinesischen Eigentümern von Briefkastenfirmen. Diesen Teil hatten wir zuvor ausgelassen, weil es so aufwendig ist, chinesische Namen zu verifizieren. Dann fanden wir in den Daten des Offshore-Leaks heraus, dass Chinas Machtelite im großen Stil heimliche Geschäfte in Steueroasen abwickelt. Wir stießen auf Briefkastenfirmen naher Verwandter, wichtiger Politiker. Zudem tauchten einige der reichsten Männer und Frauen des Landes sowie Führungskräfte staatlicher Unternehmen auf, die in Korruptionsskandale verwickelt waren. Damals arbeiteten wir mit der Zeitung Ming Pao in Hongkong. Es schien klar, dass Ming Pao ein großes Risiko einging, aber keinem war klar, wie groß es genau war. Einerseits saß sie in Hongkong. Andererseits, Chinas Elite zu kritisieren, ist auch im verhältnismäßig liberalen Hongkong ein Wagnis. Ming Pao-Chefredakteur Kevin Lau wurde jedenfalls kurz vor der geplanten Veröffentlichung gefeuert und durch einen dem Regime unkritischer gegenüberstehenden Nachfolger ersetzt. Es gab massive Proteste in der Belegschaft, jedoch ohne Erfolg. Als wir damals unsere Geschichten veröffentlichten, waren die meisten Berichte in China bereits nach wenigen Stunden zensiert. Die Homepages der Süddeutschen Zeitung, auf der wir die wichtigsten Ergebnisse auch auf Chinesisch veröffentlicht hatten, und andere ICIJ-Partner waren nicht mehr zugänglich. Viel schlimmer. Kevin Lau wurde kurz darauf von Unbekannten auf offener Straße mit einem Messer attackiert, morgens auf dem Weg zum Parkhaus. Er wurde 6-mal in den Rücken gestochen und schwer verletzt, überlebte den Anschlag aber. Die Täter flüchteten auf einem Motorrad. Mehrere Mitglieder organisierter Mafiabanden wurden später verhaftet. Sie waren die willfährigen Handlanger, junge Männer, die für ein paar Hongkong-Dollar Journalisten töten würden. Wer die Drahtzieher waren, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Beobachter gehen davon aus, dass die Angreifer Lau nicht töten, sondern lediglich einschüchtern sollten. Für unser Projekt hat es ICIJ nun Alexa Olesen an Bord geholt. Sie war China-Korrespondentin der Nachrichtenagentur Associated Press. Als freie Journalistin hat sie bei Offshore-Leaks mitgearbeitet. Auch dieses Mal soll sie alle chinesischen Themen betreuen. Und tatsächlich kommt schon nach wenigen Tagen die erste Erfolgsmeldung. Sie hat die Enkelin eines hochrangigen Parteikaders in den Daten gefunden. Außerdem 2 chinesische Milliardäre sowie einen Filmstar. Verglichen mit der internationalen Dimension sind unsere deutschen Funde geradezu lächerlich. Aber in diesen Tagen stoßen wir auf einen weiteren Namen, der hierzulande eine Recherche wert ist. Genau genommen stoßen wir zuerst auf einen Namen, der uns nichts sagte. Klaus Möllner. Aber der Name steht auf einer Reihe von Bankbelegen, die bis in die jüngste Zeit reichen. Und da Möllner ziemlich deutsch klingt, googeln wir den Namen. Vielleicht sollte man ihn kennen. Der 7. Treffer ist ein Text der kolumbianischen Tageszeitung El Espectador. Es geht um Verhandlungen des kolumbianischen Staates mit der Guerilla. Wenn die Kollegen von El Espectador recht haben, dann ist Klaus Möllner der Tarnname eines deutschen Agenten, der mit der kolumbianischen Guerilla ELN über die Freilassung deutscher Geiseln verhandelt hat. Dann ist Klaus Möllner Werner Maus, der geheimnisumwitterte Privatagent. Maus hat als Verhandler mitgeholfen, dass etliche Guerilla-Geiseln freigelassen wurden. Er hat verschwundene Giftfässer, die entführte Leiche des Multimilliardärs Friedrich Karl Flick und den Kölner Domschatz zurückgebracht. Die Institution M, so nennt ihn das Bundeskriminalamt. Er sei ein Dunkelmann im wahrsten Sinne, ja gleichsam ein Staatsmann, schrieb der ehemalige Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust 1999 in seinem Buch Agent Maus. Und unser Ressortleiter Hans Leyendecker flog einst eigens in den kolumbianischen Dschungel, um Werner Maus in Aktion zu sehen, bei der Befreiung einer italienischen Geisel aus den Händen der kolumbianischen Guerilla ELN. Der Mann ist eine Legende. Wir folgen seiner Fährte.